Man gab Aufklärung und versuchte alles, doch was zurückkam, war leider nur Geschwalltes. Es war Schwall aus dem All, Schwall von ist überall, ja so Schwall geil. Aus dem Tal das und Schwall, ja ich noch einmal. Menschen Aufklärung weit. Und versuchte alles. Ein. Aufklärung und versuchte alles. Was zurückkam, war leider ein. Nur Geschwalltes. Also noch einmal. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Da sind Leute, die glauben es gemerkt zu haben, die irgendwo sind und die alles da haben. Alles ist alles, steht da auf großen Buchstaben. Ich will die mal treffen und nach allem fragen. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Und sie sagen mir trotzdem, wie das Leben so läuft, und sie merken dabei nicht, dass man sich darin täuscht. Ist es anders, was sich da in ihren Köpfen hüpft, oder haben sie einen Plan, wie das Leben so läuft? Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht ist eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Und sie merken dabei nicht, was so alles noch da ist, denn auf großen Buchstaben steht doch alles, was wahr ist. Und sie merken dabei nicht, was so alles noch da ist, denn auf großen Buchstaben alles, was wahr ist. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Und sie gehen umher, denn sie suchen nach Klarsicht, doch sie finden nichts mehr, denn sie suchen noch gar nicht. Und sie gehen umher, denn sie suchen nach Klarsicht, Folie, finden nichts und suchen gar nichts. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an, keine großen Buchstaben an irgendeiner Wand. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Und so frage ich mich, was Antworten bringt, und ich sage etwas, das merkwürdig klingt, und ich sehe mir an, wer die denn so sind. Stille tritt ein, was mich traurig stimmt. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an und so fängt das alles wieder von vorne an. Also auf geht's in eine Richtung voran, denn zum Plan geht es eindeutig anderswo lang. Kaum jemand hier kommt mal irgendwo an. Nach diesen. Hä? Oh. Man gab Aufklärung und versuchte alles. Doch was zurückkam, hier war nur Geschwalltes. Es war Schwall aus dem All, Schwall von überall. Schwall im Tal, also schwall ich noch einmal. Schwall aus dem All, Schwall im Tal. Schwall von überall, schwall ich noch einmal. Es war Schwall aus dem All, es war Schwall im Tal. Es war Schwall überall, noch einmal. Hey, lass mich mal hier nicht gewohnt. Los geht's. Schwall im Tal. Schwall überall, Schwall im Tal, Schwall noch einmal. Schwall im Tal, Schwall noch einmal. Schwall im Tal, Schwall noch einmal. Schwall im Tal, Schwall noch einmal. Schwall noch einmal. Ey, das geht nicht. Das musst du mir sagen, sowas.